Ein Sprecher von Telekom, Sörre Kurdela, Verdun, Cour de Verdun. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein von Blumen umgebenes Denkmal, auf dessen Gipfel, auf dem sich ein französischer Soldat, das aus dem Ersten Weltkrieg mit vollem Marschgepäck findet und der irgendwie siegesgewiss voranschreitet. Unter ihm und in Stein alle Gefallenen der Jahre 1914 bis 18 eingezeichnet, die für das französische Vaterland gestorben sind. Das Denkmal wird eingerahmt, unter anderem eben von Blumen und von zwei kleinen Kanonen, die im Grunde genommen der Soldatenstatue salutieren. Ansonsten hier an diesem aufgeräumten Ort, außer einem grünen Abfallbehälter und zwei Jugendlichen, die hier mit ihren Mopeds auf einer Bank abhängen. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.